Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus den Sprüchen, Kapitel 12, Vers 15. Nur Narren glauben, sie bräuchten keinen Rat. Weise Menschen aber hören auf andere. Gott segne dieses Wort. Gut zuhören. In diesem Bibelvers hier aus dem Alten Testament, aus den Sprüchen, Kapitel 12, Vers 15, lernen wir, was es bedeutet, gut zuzuhören und gut zuhören. Und hier ist es so, dass wir verstehen, wie es hier steht, dass eben nur Narren glauben, sie bräuchten keinen Rat. Und also wir tun gut daran, auf jeden Fall immer gut zuzuhören und folgen eben auch hier dem Prinzip, weise Menschen aber hören auf andere. Und es ist wichtig hier zu verstehen, dass das hier, wie sich das im Alten Testament darstellt, ähnlich ist, aber nicht genauso. Denn im Neuen Testament haben wir, also durch Jesus Christus, der für uns am Kreuz gestorben ist, wieder auferstanden ist durch den Heiligen Geist, und in den Himmel gefahren ist, uns den Heiligen Geist geschickt hat, dass wir als reuige Sünder, die wir zu Jesus Christus kommen, den Heiligen Geist in unseren Herzen haben. Und so können wir erstmal, bevor wir überhaupt irgendwas anderes anfangen, auf den Heiligen Geist vertrauen. Und das ist das Allerwichtigste, dass wir, egal was passiert, erstmal immer zuerst zu Jesus Christus kommen und ihm zuhören. Ja? Und wir können ihm immer besser zuhören, und das ist immer so, je mehr wir uns in der Bibel befassen und lesen, tagtäglich in unserer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus wachsen, können wir dem Heiligen Geist besser zuhören. Ja, der dritten Person der Dreifaltigkeit wird uns immer genau das sagen, was uns hier Jesus Christus sagt. Und das ist entscheidend eben zu verstehen, dass eben der Heilige Geist uns, wenn er uns ins Herz spricht, dass wir ihm am besten zuallererst zuhören. Und der Heilige Geist wird nie irgendetwas von den 10 Geboten kompromittieren oder verneinen, was in den 10 Geboten steht. Und vor allem nicht, wie Jesus Christus das zusammenfasst, aber dass wir unseren Herrgott mit aller Kraft, aller Liebe, aller Stärke und Geist und Seele ehren sollen und auch unseren Nachbarn lieben wie uns selbst. Also weder das eine noch das andere Gebot hier von Christus wird in keinster Weise beeinträchtigt sein, wenn es denn vom Heiligen Geist kommt. Und wenn das eine oder eine Gebot oder das andere Gebot kompromittiert wird, in irgendeiner Weise verletzt werden würde, so ist das nicht von Jesus Christus, das ist nicht der Heilige Geist. Ja? Und das ist der Startpunkt. Und wichtig ist auch, dass wenn wir beten, dass wir nicht nur beten, sondern dass wir auch zuhören, dass wir also ruhig sind und auch still sind nach unserem Gebet. Ja? Nicht, dass wir alles selber sprechen, sondern dass wir zuhören und in der Stille hören, wie uns der Heilige Geist ins Herz spricht. Und der Heilige Geist kann auch durch andere Menschen sprechen. Aber das ist letztendlich meist immer zumindest so, dass es eine Bestätigung ist, was uns unser Jesus Christus schon gesagt hat, ja, durch den Heiligen Geist ins Herz gesprochen hat. Und wir tun also trotzdem gut daran, auf andere Menschen zu hören, also zuzuhören zumindest. Aber wie gesagt, das sind diese Voraussetzungen, dass wir bibelfest sind, dass wir in der Bibel sind, dass ihr in der Bibel seid tagtäglich und auch, dass wir still sind und Jesus Christus zuhören, wie er uns in unser Herzen spricht und uns dann hilft, in den verschiedensten Situationen uns dann sagt, ist dies der richtige Weg oder nicht. Und wenn der Heilige Geist still ist oder wenn der Heilige Geist Nein sagt, ja, Nein in unseren Herzen, dann tun wir gut daran, ihm nicht nur zu folgen, sondern unmittelbar zu sagen, ja, danke, Herr Jesus, ich folge deinem Rat, ja, Nein ist Nein, und wenn der Heilige Geist still ist, dann ist das auch kein Ja. Ganz wichtig, ja. Also es ist nicht so, dass wir dann eben sagen, Naja, vielleicht habe ich nicht genau hingehört oder so, aber der Heilige Geist hat uns das schon ins Herz gesprochen. Und wir brauchen dann nicht nochmal irgendwie zu raten oder irgendwie versuchen, Gottes Willen irgendwie zu verändern. Dann sind wir außerhalb Gottes Willens und dann kommt nichts bei raus am Ende. Ja? Und das führt auch oft zu ja, unerwünschten, oft, es kann sogar fatale Konsequenzen haben. Also seid euch dessen bewusst, wenn Gott Nein sagt, dann hat er seinen Grund. Und auch wenn Gott still ist, dann hat er auch seinen Grund. Und Gott hat, wie gesagt, für jeden Menschen einen persönlichen Plan, Zeitrahmen und ja, einen Zeitrahmen und einen persönlichen Plan für jeden Menschen. Und das ist oft von Mensch zu Mensch, ja, das ist verschieden auch, je nachdem, wie die Situation ist. Denn jede Situation ist ja auch unterschiedlich. Ja? Und Jesus Christus weiß das. Und wir müssen also Gott, Jesus Christus vertrauen, auch wenn es schwer fällt und wir nicht warten wollen, aber wir warten müssen. Und dann beten wir, dass uns der Jesus Christus hilft, wenn wir warten müssen. Und wir wissen, der Heilige Geist sagt, wir müssen warten. Und es ist nicht einfach. Und da ermutige ich euch, dann wieder sofort wieder zu Jesus Christus zu gehen und ihm zu sagen, lieber Jesus Christus, es fällt mir sehr, sehr schwer, dass ich hier warten muss. Bitte hilf mir. Und er hilft dann. Wie das sich genau ausdrückt, das ist immer unterschiedlich von Person zu Person. Aber er wird uns das klar machen. Also wir müssen nicht irgendwie raten oder irgendwie versuchen, die Zukunft vorauszusagen. Das sollen wir sowieso nicht tun. Die Bibel verbietet uns das. Aber er wird uns immer helfen. Auch durch Zeiten des Wartens. Denn die sind schwer. Aber Jesus Christus hilft uns und es ist immer weise, eben auf ihn zu hören, zu ihm zuallererst, Jesus Christus. Und lieber Jesus, wir danken dir, was es heißt, eben gut zuzuhören aus den Sprüchen, Kapitel 12, das ist ein guter Rat. Und wir danken dir, dass wir uns immer dir zuerst zuwenden, unserem Jesus Christus, und du uns dann hilfst durch den Heiligen Geist. Ins Herz zu sprechen, ob es denn nun der richtige Weg, eine Entscheidung der richtige Weg ist, also dein Weg ist, oder dass wir versuchen, in eigener Kraft etwas zu tun, außerhalb deines Willens. Und dann sprichst du uns ins Herz auf jeden Fall nein, oder bist auch still manchmal. Und wir tun gut daran, wenn wir beten, dass wir auch still sind und dir zuhören, was du uns denn ins Herz sprichst. Und wie sich das ausdrückt, wie auch immer. Wir danken dir, dass wir dir vertrauen können und du uns das Wort gegeben hast. Wir danken dir, Herr Jesus, und beten dies in deinem geheiligten Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.